SWR 2 Tandem. Im Juni 2014 ist in Kalabrien etwas nie Dagewesenes geschehen. Ein Papst verurteilte die Mafia. Papst Franziskus sprach dieses Machtwort, ein unüberhörbares Nein, auch zur Herrschaft der kalabrischen Ndrangheta. Und er erklärte ihre Mitglieder für exkommuniziert. Aureliana Sorrento hat Opfer der Ndrangheta getroffen. Sie erzählen von ihrem Leben zwischen Stacheldraht und Personenschutz. Aber der Widerstand wächst. Immer mehr Kalabresen wollen sich der Ndrangheta nicht mehr beugen. Qui ci hanno messo una bomba. Hier haben sie eine Bombe gelegt, an einem Weihnachtstag. Man sieht die Spuren einer Gewehrsalve. Dieses Loch stammt von einer Kugel, die am ersten Tag der Fastenzeit abgefeuert wurde. Das sind Botschaften, die sagen, wir haben den Priester im Visier. Deswegen schießen sie an christlichen Feiertagen. Don Giacomo Panizza ist Priester in Lamezia Terme. 1976 kam er mit ein paar Mitstreitern aus dem norditalienischen Brescia nach Kalabrien. Sie riefen Progetto Sud ins Leben. Im tiefen Süden Italiens gab es damals keine staatliche Hilfe für Behinderte. Sie wurden von den Angehörigen zu Hause eingesperrt. Don Giacomo und seine Gefährten, von denen einige selbst Rollstuhlfahrer waren, gründeten eine Wohngemeinschaft. Daraus ist inzwischen ein Netzwerk von sozialen Projekten hervorgegangen. Dieses Haus gehörte früher der Ndrangheta. Dann ist es beschlagnahmt worden. Gehen wir rein. Ein dreistöckiges, weißgetünchtes Haus. Via Bizantini 97. Lamezia Terme, Kalabrien. Ndrangheta-Land. Die Mafia-Organisation beherrscht Wirtschaft, Politik, selbst das Denken und den Alltag der Menschen. Die Gemeindeverwaltung von Lamezia Terme vergab die beschlagnahmten Häuser nicht. Die Lokalpolitiker fürchteten, Stimmen zu verlieren. Dabei gibt es in Italien ein Gesetz, nach dem konfiszierte Mafia-Güter an gemeinnützige Organisationen vergeben werden müssen. Der Gemeinderat von Lamezia Terme ist zweimal aufgelöst worden, weil er von der Ndrangheta infiltriert war. Keiner traute sich, die Bosse vor den Kopf zu stoßen. So ist die Mentalität hier. Das Problem sind nicht nur die Mafiosi, sondern diese mafiöse Mentalität. Das Problem sind auch die Unterstützer der Mafiosi, die nach deren Anweisungen wählen. Seit 1982 sieht das italienische Gesetz vor, dass das Vermögen verurteilter Mafiosi vom Staat beschlagnahmt wird. Für Mafiosi ist la roba, der Besitz, überaus wichtig. Denn wer nicht Herr im eigenen Haus ist, kann nicht über das Territorium herrschen. Schließlich hat ein Kommissar der Präfektur beschlossen, die beschlagnahmten Immobilien zu vergeben. Aber niemand, nicht einmal die Obdachlosen oder die Roma, trauten sich in diese Häuser einzuziehen. Der Kommissar hat mir dieses Haus für unsere Gemeinschaft vorgeschlagen. Er dachte sich, wenn jemand den Mut hat, hier einzuziehen, dann wird es leichter, auch die anderen Häuser zu vergeben. Wir waren viele. Eine Gruppe und keine Kleinfamilie. Wir haben den Kontakt zur Bevölkerung gepflegt. So haben die Mafiosi verstanden, dass ich nicht alleine bin, dass hinter mir viele stehen. Perché prendi l'ascensore che sei così giovane? A che piano vai? Al piano 2. Ah. Qui sopra, invece due appartamenti, c'è, ci sono quelle persone con disabilità che non hanno più famiglia. Allora Im ersten Stock des Hauses in der Via Bizantini 97 befindet sich eine Wohngemeinschaft für minderjährige Migranten. Don Giacomo nennt sie die Kinder, die aus dem Meer kommen. Im zweiten Stock ist die Casa Familia Dopo di Noi, eine Wohngemeinschaft für geistig oder körperlich Behinderte, die keine Familie haben. Noi abbiamo occupato questa. Io entrando, naturalmente mi chiudevano. Als wir dieses Haus bezogen haben, musste ich ja über den Hof des Clans. Wir haben immer das Tor geschlossen, sodass ich bei ihnen klingeln und sie bitten musste, mich reinzulassen. Die Häuser drumherum, die gehörten alle ihnen, der Familie Torcasi. Sie warteten im Hof auf mich und sagten mir, dass sie mich töten würden. Wenn ich Nachbarn traf, wurde es immer ganz still. Plötzlich schwiegen alle. Niemand wollte dabei gesehen werden, wie er mit mir redet. Silenzio, no? Non si faceva vedere. Ho la casa di fronte, visto qua. Io esco dalla casa e vengo qua. Da qua vado là, quando non vado all'estero di me. Sono i 20 passi. La mia vita è raccolta in 20 passi. 20 Schritte kann ich machen. Meine Wohnung liegt im Haus gegenüber. Von dort gehe ich hierher und dann zurück. Mein Leben besteht aus 20 Schritten. Gaetano Safioti, Bauunternehmer. Da meine Familie und ich unter Personenschutz stehen, leben wir eingeschlossen in diesen Räumen. Wir werden 24 Stunden am Tag bewacht. Wer zu mir will, wird registriert. Polizisten überwachen am Bildschirm alles, was hier vor sich geht. Wissen Sie, wie lange es her ist, dass ich in der Stadt oder in einem Park war? Dass ich ans Meer fuhr oder in die Berge? Ich kann nirgendwo hin. Io sono 12 anni, 6 mesi e 22 giorni oggi che 12 Jahre, 6 Monate und 22 Tage sind seit jenem Tag vergangen, an dem ich Anzeige erstattet habe. Seitdem fühle ich mich frei. Das ist paradox, aber im Vergleich zu all dem, was ich davor erlebt habe, geht es mir jetzt besser. Das Grundstück ist von einer hohen Mauer umgeben. Am Stahltor Kameras. An den Mauerecken Kameras. Aber in den Gebäuden der Firma Safioti, die sich innerhalb der Mauer befinden, stehen alle Türen und Fenster offen. Das Zirpen der Zikaden dringt herein und warme Luft. Als ich frage, ob es nicht gefährlich sei, die Türen offen zu lassen, zeigt Gaetano Safioti auf die vielen Bildschirme auf seinem Schreibtisch, die jede Ecke des Grundstücks zeigen, und deutet auf die Pistole, die er am Gürtel trägt. Das sind die Namen der Personen, die verurteilt worden sind. Auf diesen Fotos sehen Sie ein paar Geschenke, die mir die Ndrangheta gemacht hat. Einen Bagger haben sie niedergebrannt, dann noch einen und noch einen Bagger. Jede Menge Schäden haben sie angerichtet. La polizia mi distingue sempre quando succede una intimidazione, un avvertimento. Die Polizei unterscheidet zwischen Einschüchterungen und Attentaten. Ein Attentat war es, als die Bremsen an den Autos von meinen Mitbewohnern Nunzia und Marco manipuliert wurden. Bei dem steilen Abhang hier vorne hätten sie sterben können. Nunzia ist gegen einen Baum gefahren, Marco hat mit der Handbremse gebremst. Ein Attentat war es auch, als sie auf die Fenster geschossen haben. Klar, so ein Brief macht schon Eindruck. Das ist einer der Briefe, die sie mir geschickt haben. Bald wird dein Körper von 45 Kugeln durchsiebt. Quando il malavitoso da me denunciato, un autista, mi pare un luogotenente, vengono condannati, io vengo di nuovo intimidito in maniera molto più pesante. Nachdem einige Mafiosi, die ich angezeigt hatte, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt worden waren, wurde ich brutal eingeschüchtert. Als ich am 9. Februar 2011 gerade aus meinem Lieferwagen stieg, wurde auf mich geschossen. Zwei Kugeln haben mich am rechten Bein getroffen. Zwei andere Kugeln haben meinen rechten Arm gestreift. Es waren die schlimmsten Sekunden meines Lebens. Ich hatte wahnsinnige Angst. Die Kugeln brannten im Fleisch, es stank nach Verkohltem. Dann spürte ich einen unsäglichen Schmerz. Aber am meisten Angst hatte ich, als sie zu schießen aufhörten. Ich dachte, sie kommen jetzt näher, um mich zu erledigen. Das war vor 3,5 Jahren. Seitdem habe ich ein gepanzertes Auto und werde von Leibwächtern flankiert, wenn ich aus dem Haus gehe. Wir hatten uns für 10 Uhr vor dem Zeitungskiosk auf der Piazza Castello verabredet. Die Sonnenstrahlen fielen nur schräg auf die Stadt, trüb weißes Licht über dem Platz. Ich musste die Augen zusammenkneifen, um nach ihm Ausschau zu halten. Auf der Piazza Castello steht das Gerichtsgebäude, das wegen seines gepanzerten Saals in ganz Italien bekannt ist. Carabinieri mit Maschinengewehren im Anschlag patrouillieren vor dem Eingang. Auf der anderen Straßenseite ist der Sitz der Staatsanwaltschaft. Seit einem Bombenanschlag am 3. Januar 2010 wird die Staatsanwaltschaft von der Armee geschützt. Zwei Soldaten lehnen an einem Panzerfahrzeug, rauchen und scheinen sich zu langweilen. Plötzlich ist er da. Ein kleiner, schmächtiger Mann, eingezwängt zwischen zwei kernigen Burschen, die auf den ersten Blick als Leibwächter zu erkennen sind. Wir gehen eilig über die Piazza und verschwinden in einem der umstehenden Häuser, dessen Rollläden immer heruntergelassen sind. Ich heiße Tiberio Bentivoglio. Vor 35 Jahren habe ich hier in Reggio Calabria mit meiner Frau ein Geschäft eröffnet. Wir verkaufen Kinderartikel, Arzneimittel, Sanitätsprodukte, orthopädische Hilfsmittel. Damals, als wir beschlossen, ein Geschäft zu eröffnen, wurde Reggio Calabria von zwei 'Ndrangheta-Kriegen heimgesucht. Über 1000 Menschen wurden Opfer dieser Kriege. Es ist dunkel im Zimmer. An der Wand hängen Plakate, die zum Brechen des Schweigens auffordern, zur Revolte gegen den 'Ndrangheta-Staat. Draußen? Sengende Sonne. La pace tra queste cosche ndranghetistiche avviene nell'ottobre del 91. 1991 significa l'anno in cui non solo viene fatta la pace fra le cosche, ma viene fatta una cosa più brutta per la città. Im Oktober 1991 schlossen die Clans von Reggio Calabria Frieden. In ihrem sogenannten Friedensvertrag teilten sie die Stadt unter sich auf. Jedes Viertel ist seitdem das Territorium eines Clans. Über jedes Viertel herrscht ein anderer Boss. Nach dem Friedensschluss fingen sie an, im großen Stil Schutzgeld zu erpressen. Wie andere wurde auch ich zu ihrer Beute. Damals lief mein Geschäft sehr gut und wir zogen in einen 400 Quadratmeter großen Laden im Nordwesten der Stadt. Jene Gegend wurde von der Familie Libri beherrscht. Als ich den neuen Laden einweihte, stellten sie sich gleich bei uns vor. Sie kamen und forderten Geld. Meine Frau und ich haben sie rausgeworfen. Das war natürlich nicht leicht. Wir Calabreser wissen, was es heißt, einen Mafioso vor die Tür zu setzen. Perché cacciare un mafioso da casa quando viene a bussare, noi che siamo calabresi capiamo cosa significa o cosa potrebbe significare. Vor 34 Jahren habe ich meine Baufirma gegründet. Damals war ich 19. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Maschinen. Die Firma war für mich die Erfüllung eines Traums. Wenn dann jemand kommt, der deinen Traum zerstören will, wirst du wütend. Aber wer in diesem Landstrich aufwächst, weiß, dass es hier besondere Gesetze gibt, die man befolgen muss. La mia storia di imprenditore nasce da grandissimi sacrifici che ho fatto da ragazzo. Ich hatte es unter großen persönlichen Opfern geschafft, meinen eigenen Laden aufzumachen. Ich habe ganz klein angefangen. Und es war natürlich eine große Genugtuung, das Geschäft wachsen zu sehen. Als dann ein Mafioso drohte, all dem ein Ende zu setzen, weil er unseren Gewinn einsacken wollte, stieg die Wut in mir auf. Wir haben Nein gesagt, meine Frau und ich. Eigentlich aus Verzweiflung. Wir haben alleine entschieden. Unsere Kinder waren noch zu klein, um sie in die Entscheidung einzubeziehen. Aber wir dachten nicht, dass wir so hart bestraft würden. Vincenzo? No, io sapevo quello che facevo. Io sapevo cos'era la Calabria. Io sapevo che quelli erano chiusi in casa. Ich wusste nicht, was ich tat, als ich aus Brescia wegging. Ich kannte Kalabrien nicht. Ich wusste nur, dass es dort Behinderte gab, die nie aus dem Haus kamen. Am Anfang pendelte ich zwischen Brescia und Lamezia Terme. Ich ging zu den Behinderten, die in den Häusern eingeschlossen waren, und sprach mit ihnen. Ich habe dann das Progetto Sud gegründet. Wir lebten in einer Wohngemeinschaft. Sie haben hier gelernt zu kochen und handwerklich zu arbeiten. Rita wohnt noch immer hier. Sie stellt Bilderrahmen her. In den ersten 11 Jahren haben wir vom Verkauf solcher Gegenstände gelebt. Aber nachdem wir die Kupferwerkstatt eröffneten, tauchten 2 Jungs auf und verlangten Geld. Den einen kannte ich, den anderen schon. Ich habe ihn nicht angezeigt, weil er kein Mafioso war. Das wusste ich. Der war nur ein armer Teufel. Auf keinen Fall gebe ich jemandem Geld, weil er es von mir erpresst. Hier zahlt man Schutzgeld von der Wiege bis zum Grab. Auch bei einer Beerdigung muss man sich an den Leichenbestatter seines Viertels wenden, der mit dem lokalen Clan verbandelt ist. Wir lieferten Baumaterial für den Bau eines Ladeplatzes im Hafen von Gioia Tauro. In solchen Fällen muss man den Boss des Ortes erstmal fragen, ob man liefern darf. Er hatte zugestimmt, verlangte 1000 Lire pro Kubikmeter Material, das ich nach Gioia Tauro lieferte. Das heißt, ich musste dem Boss 100 Millionen Lire zahlen. Aber das war nicht alles. Von meinen LKWs durfte ich nur 2 nutzen, denn sie zwangen mich, andere LKW-Fahrer zu beauftragen, die dem dort herrschenden Clan nahestanden. Das gleiche mit dem Baumaterial. Ich durfte es nicht aus meinem eigenen Steinbruch nehmen, sondern musste es bei jemandem kaufen, an den mich der Boss verwiesen hatte. Eines Tages wurde ich einberufen. An einem Winterabend um 22:30 holten sie mich ab. Sie brachten mich in eine Orangenplantage. Ich musste durch ein Spalier bewaffneter Typen gehen, die mir so nahe kamen, dass ich die Marken ihrer Waffen erkennen konnte. Dann sprach der Boss: Du lieferst Baumaterial nach Rosano, aber du machst einen großen Fehler. Um nach Rosano zu fahren, müssen deine Fahrzeuge durch Gioia Tauro. Und du hast nicht an die Freunde gedacht. Mit Freunden meinen sie den 'Ndrangheta. Wenn du weiterhin Baumaterial nach Rosano liefern möchtest, musst du auch uns etwas zahlen. Und zwar genauso viel, wie du den Clan von Rosano gibst. Vielleicht war es leichtsinnig, jedenfalls ging ich zu solchen Treffen mit einem Aufnahmegerät. Und wenn die hierher kamen, um das Geld einzutreiben, habe ich sie mit einer versteckten Kamera gefilmt. Die ersten Anschläge haben sie 1992 verübt. 1998 haben sie mich 2-mal bestohlen und einen Lastwagen meiner Firma zerstört. Der schlimmste Anschlag fand am 5. April 2003 statt, als sie eine Bombe im Geschäft deponierten. Die Explosion hat das ganze Viertel geweckt. Es passierte nachts um 3:10. Ich bin sofort zum Geschäft gerannt. Die Fenster der Häuser waren hell erleuchtet. Aber niemand ist auf die Straße gekommen, um mir beizustehen, um mir seine Solidarität zu zeigen. Damals habe ich verstanden, dass in dieser Stadt das Schweigegebot stärker ist als alles andere. La gente vive proprio con la 'Ndrangheta addosso, sul collo. Vuol dire che al di là del mafioso. Die Leute hier leben mit der 'Ndrangheta im Nacken. Der Mafioso hilft den Menschen und bindet sie so an sich. Das Problem ist nicht nur, dass er einen bedroht, sondern auch, dass er einem mal einen Gefallen getan, mal Geld geliehen hat, wenn man sich in einer Notlage befand. Das soll heißen, wir sind da und sorgen für dich. Diese Verwicklungen sind das eigentliche Problem. Un Ein weiterer Anschlag fand am 13. April 2005 statt. Sie steckten das Geschäft in Brand. Was das Feuer nicht vernichtet hat, haben die Wasserwerfer zerstört. Eines Tages erklärte ein Richter, den ich hochschätze, weil er gegen die 'Ndrangheta hart vorgeht: Die kalabrischen Unternehmer sind alle Feiglinge. Ich habe gesagt, entweder wissen sie nicht, was hier geschieht, oder sie tun so, als wüssten sie es nicht. Niemand wagt, seine Erpresser anzuzeigen, weil es hier keine Gerechtigkeit gibt. Weil Mafiosi nach 2 Tagen hinter Gittern wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Wenn Sie wollen, dass ich Anzeige erstatte, muss meine Anzeige zu etwas nützlich sein. Der Richter versicherte mir, dass der Staat mir beistehen würde. Wenn ich aber in Kalabrien bleiben würde, stünde das in meiner Verantwortung. Denn normalerweise müsste ich aus Sicherheitsgründen mit meiner Familie an einen anderen Ort gebracht werden. Meine Familie hat es durchs Fernsehen erfahren. Sie hätten mir nicht erlaubt, Anzeige zu erstatten, aus Angst. Mein Grundstück liegt an einer Straße, wo alle 15 Sekunden ein Auto vorbeifährt. Aber an jenem Tag herrscht der ohrenbetäubende Stille. Danach Ausgrenzung, Isolation. Alle meine 65 Mitarbeiter kündigten. Sämtliche Aufträge wurden storniert. Bis heute reden meine Brüder nicht mit mir, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie wären auf meiner Seite. Anche nel 2005 si verifica la possibilità di poter partire con altro procedimento. 2005 konnte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die Polizei hatte ein Telefonat abgehört, in dem ein Stadtrat seinem Gesprächspartner sagte, man müsse mich bestrafen, weil ich es gewagt hatte, einen Kulturverein in meinem Viertel zu gründen. Auch darum muss man die 'Ndrangheta um Erlaubnis bitten. Der Kulturverein befand sich im Territorium eines Bosses. Deshalb bin ich nochmal bestraft worden. Aber das habe ich erst später von den Ermittlern erfahren. Bei der Vernehmung fragten mich die Staatsanwälte, ob ich den Politiker so und so, den Boss so und so und den Priester so und so kenne. Diesem Priester sei mein Kulturverein ein Dorn im Auge, weil er im gleichen Viertel auch einen Verein gegründet habe und die Fördermittel der Stadt allein einsacken wolle. Ostacolò questa associazione in maniera viscerale. Dank meiner Aussage wurden 50 Personen verhaftet. Sie haben die höchste Strafe gekriegt, 18 Jahre Haft, weil ich unanfechtbare Beweise hatte. Aber wie funktioniert die italienische Justiz? Es gibt ein langes und ein kurzes Verfahren. Wenn der Angeklagte das kürzere wählt, wird ihm 1/3 der Strafe erlassen. So wurden aus 18 Jahren 12. Ursprünglich sollte dieses Schnellverfahren die italienischen Gerichte entlasten. Letztlich begünstigt es die Mafia. Dann legen die Mafiosi Berufung ein. Das Berufungsgericht erlässt ihnen immer 2 oder 3 Jahre. Und wegen guter Führung werden ihnen 6 Monate pro Haftjahr erlassen. Aus 18 Jahren Haft sind 5 geworden, die sie abbüßen mussten. Der Prozess hat über 3 Jahre gedauert. Als am 15. Juli 2014 endlich ein Urteil gefällt wurde, waren alle Straftaten verjährt. Der angeklagte Priester, der mit Hilfe der 'Ndrangheta meinen Kulturverein verhindern wollte, hat das Urteil mit einem großen Fest gefeiert. Obwohl er nicht freigesprochen wurde, sondern nur wegen Verjährung ungestraft davongekommen ist. Er hat die Glocken geläutet wie an einem Feiertag. Dieser Priester ist seines Amtes nicht enthoben worden. Er darf weiterhin die Messe zelebrieren. Natürlich sind die anständigen Bürger dieser Stadt empört über diese Entscheidung des Bischofs, den Priester im Amt zu lassen. In Palmi musste ein Altenwohnheim gebaut werden. Der Pfarrer hat den Kostenplan ausgehängt und die Gläubigen um einen Beitrag gebeten. Ich habe dem Pfarrer gesagt, den Kostenpunkt für die Planierung des Bauplatzes können Sie streichen, denn meine Firma macht sie umsonst. Aber meine Firma durfte die Planierarbeiten nicht durchführen. Beauftragt wurde ein Clan, von dem ich einige Mitglieder ins Gefängnis hatte wandern lassen. Auch diese Leute haben eine Baufirma. Der Pfarrer hat sie auch noch bezahlt mit dem Argument, da einige Familienmitglieder eine Haftstrafe absäßen, bräuchte die Familie Geld. Il il mafioso stesso da che mondo è stato. Seit Menschengedenken hat die Mafia Religion und Kirche benutzt. In den Verstecken werden oft Bibeln und Heiligenbilder gefunden. Das Aufnahmeritual der Ndrangheta basiert auf einem religiösen Ritus. Und immer hatte sie enge Verbindungen zu Priestern. La Ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. 21. Juni 2014. Im kalabrischen Ort Sibari zelebriert Papst Francesco eine Messe vor 250.000 Gläubigen. Er verurteilt die Ndrangheta und erklärt ihre Mitglieder für exkommuniziert. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. La scomunicare il Papa ci voleva, perché... Der Kirchenbann der Ndrangheta durch den Papst war notwendig. Man kann doch nicht dulden, dass es Priester gibt, die geheime Messen für untergetauchte Mafiosi zelebrieren. Es muss für Priester und für Laien klar sein, dass es keine Frage der persönlichen Sensibilität ist, ob man gegen die Ndrangheta ist oder sich mit den Mafiosi anfreundet. Doveva dirlo, doveva dirlo. Le confusioni sono dentro la chiesa. Der Papst musste den Kirchenbann aussprechen, denn innerhalb der Kirche herrscht Verwirrung. Die Exkommunikation der Ndrangheta ist eine Botschaft an die Kirche selbst. Niemand kann mehr sagen, dass Mafiosi teils gut, teils böse sind. Nein, sie sind ein großes Übel. Nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Menschheit. Sie rauben den Menschen ihr Glück, ihre Arbeit, ihre Freiheit. Sie behindern die Demokratie. Das sind keine Taschendiebe. Wenn sie Menschen durch Erpressung dazu bringen, sich ihnen zu unterwerfen, zerstören sie deren Würde. Kurz gesagt, es sind Schweine. Insomma, chi più ne ha più ne metta, quelli sono bastardi. In 25 Jahren Arbeit hatte ich ein bisschen Geld gespart. Als ich in Kalabrien keine Aufträge mehr bekam, habe ich mich im Norden umgesehen. Aber auch dort ist mir die Ndrangheta begegnet. In Emilia-Romagna, in der Toskana, in Latium, im Aostatal, in Ligurien. In Paris hatte ich einen Auftrag am Flughafen Charles de Gaulle. Dort haben Ndrangheta-Schergen meine LKW-Fahrer bedroht. Die Ndrangheta bereichert sich überall, wo Geld im Umlauf ist. Ihre Macht gründet nicht allein auf der Armut, die in Kalabrien grassiert. Sie kann sowohl einen armen Teufel wie einen Politiker oder einen reichen Unternehmer unterwerfen. Unter den Armen rekrutiert sie ihr Fußvolk, ihre Handlanger. Das beobachte ich bei den jungen Kalabresern. Wenn Minderjährige geschnappt werden, die keiner Ndrangheta-Familie angehören, aber im Auftrag eines Bosses für 200 Euro einen Rollladen in die Luft sprengen, schickt sie das Gericht zu mir, statt ins Gefängnis. Denn das Gefängnis ist die Schule der Ndrangheta. Wir haben 1976 auch damit angefangen, straffällig gewordene Minderjährige zu betreuen. Ich habe alle meine Stammkunden verloren. Unter anderem deshalb, weil mir der Staat erst sehr spät geholfen hat. Nach dem italienischen Gesetz haben Zeugen, die gegen Mafia-Organisationen aussagen, Anrecht auf Entschädigung, wenn die Clans ihnen Immobilien, Waren oder Werkzeug zerstören. Diese Entschädigung habe ich erst 4 Jahre nach dem Brand bekommen, der mein Geschäft zerstörte. Ich werde den Laden bald aufgeben. Ich kann die Schulden nicht mehr abtragen. Weil ich die Sozialbeiträge für meine Angestellten nicht mehr zahlen konnte, wurde mein Haus gepfändet. Die Banken geben mir keinen Kredit mehr. Mein größter Kummer ist, dass jetzt auch meine Kinder arbeitslos sind, denn sie haben im Geschäft mitgearbeitet. Niemand kümmert sich um die Familienunternehmen oder kleinen Läden, die dicht machen müssen, weil sie ins Visier von Mafiosi geraten sind. Mein Sohn musste von den Leibwächtern zur Schule gefahren und wieder abgeholt werden. Als er noch ein Kind war, kam ihm das wie ein Spiel vor. Als er älter wurde und feststellen musste, dass er weder Fußball spielen noch ins Kino gehen oder mit einem Mädchen ausgehen durfte, hat er sehr darunter gelitten. Aber eines Tages sagte er mir: Papa, sei nicht traurig. Ich bin froh über deine Entscheidung. Vielleicht hat er es gesagt, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Aber eins ist sicher: Niemand wird von meinem Sohn Geld erpressen können. Don Giacomo sucht in seinem Arbeitszimmer nach Unterlagen. Seine Mitarbeiter haben eine Versammlung einberufen. Es ist ein voller Tag, wie immer. Er wühlt in Bücherschränken und erzählt. Das Netzwerk Progetto Sud gebe heute 150 Menschen Arbeit. Da sind zum Beispiel die Arbeiter und Angestellten der Kooperative Charapani, die gegründet wurde, um Sinti und Roma einen Job zu verschaffen. Dann Physiotherapeuten, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Kulturvermittler, die Migranten betreuen. Das ist schön, denn die Menschen sehen, dass man auch in Kalabrien etwas schaffen kann. Progetto Sud ist ein Geschenk, das Behinderte im Rollstuhl der Bevölkerung gemacht haben. Die Leute sagen zwar, der Priester hat das alles geschaffen, aber jeder weiß, dass dahinter eine Gruppe steckt. Alleine würde ich gar nichts machen. Ich habe den Status eines Zeugen gegen die Mafia. Und als solcher könnte ich mich nach dem italienischen Gesetz vom Staat unterhalten lassen und an einen geschützten Ort umziehen. Ich bekäme eine andere Identität, neue Papiere, neue Telefonnummer. Aber ich glaube nicht, dass ich meine Aufgabe zu Ende gebracht habe. Also bleibe ich. Vor kurzem habe ich einen anderen Unternehmer davon überzeugt, seine Erpresser anzuzeigen. Er hat mir gesagt, wenn du da bleibst, wenn du mir beistehst, dann tue ich es auch. Es ist ein Krieg. Kein Krieg gegen einzelne Personen, sondern gegen das System. Ich bleibe, um sie alle bloßzustellen, die den 'Ndrangheta unterstützen. Den Staat, die Gesellschaft, die Kirche. Ich bin überzeugt, dass es immer Kriminalität geben wird. Aber die 'Ndrangheta muss verrecken. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, so lange zu leben, dass ich das Ende der 'Ndrangheta erlebe. Denn sie hat mein Leben zerstört. Im Fadenkreuz, Kalabrien und die 'Ndrangheta. Feature von Aureliana Sorrento. Die deutschen Stimmen waren Caroline Junghans, Reinhold Weiser, Andreas Klaue und Udo Rau. Ton Burkhard Pizzalandek und Renate Tiffert. Regie Nicole Paulsen, Redaktion Karin Hutzler. Eine Produktion aus dem Jahr 2014.